eigentlich jetzt die Woche? Naja, so ab und an ist man ja schon unterwegs und kauft da mal hier und da was ein, oder? Ich weiß nicht, wie das bei euch so ist. So richtig mit Produktvergleich und so im Geschäft? Im Geschäft eigentlich keinen Produktvergleich. Das mache ich nur, wenn es in höherpreisige Segmente geht, wenn es um ja, Lebensmittel oder sonst irgendwas geht. Da reicht es mir eigentlich, wenn ich in den Laden gehe. Wenn ich dann 10 Cent irgendwo mehr zahle, dann habe ich halt Pech gehabt. Wie findest du eigentlich diese Amazon-Idee, jetzt mit diesem Produktscanner über den Einzelhandel direkt anzugreifen? Also so nach dem Motto, gehst rein, Laden, scannst dann das Teil und sagst einfach, oh, bei Amazon ist das ja viel billiger und kaufst dann darüber. Also die Idee finde ich generell super. Also es gibt ja durchaus andere Preisvergleiche, wie zum Beispiel Baku oder Idealo, und die haben auch Barcode-Scanner drin, so dass man sich schon mal anschauen kann, wie sieht's denn im Internet mit den Preisen aus? Und es ist durchaus bei mir auch schon in ja im Bereich Technik vorgekommen, dass ich gesehen, uch, im Internet gibt's das für die Hälfte bei einem Shop, wo ich sowieso schon angemeldet bin, dann bestelle ich es auch lieber da. Also ich finde es durchaus praktisch. Allerdings, ich weiß nicht, wie das bei Amazon dann aussieht, wenn ich jetzt zum Beispiel Lebensmittel kaufen möchte und ich soll dann da noch 2 Tage drauf warten, bis das dann da ist. Macht dann keinen Sinn. Wie heißt das, Amazon Prime? Dann hast du es am nächsten Tag. Stimmt. Und vor allem aus den USA, ja, sehr viele Lebensmittel. Und was ich so mitbekommen habe, also mehr aus dem Segment glutenfrei, da sind sie ganz arg am Verhandeln mit Herstellern, um die Produkte in den Shop zu kriegen. Das ist natürlich eine super Geschichte. Also sie sind ganz stark am Ausbauen, Ja. was Lebensmittel anbelangt. Das sieht's aber hier eigentlich eher schlecht aus, oder? Mit Lebensmitteln. Also ich habe da mal geschaut. Verderbliche Waren bekommt man eigentlich sowieso so gut wie gar nicht, oder? Ja. Und ansonsten, meistens sind es dann aus dem Marketplace und dann muss man ja noch Versandkosten dazu bezahlen. Eben wenn du das Prime hast, dann zahlst du ja nichts. Zahlst du monatlich etwas, aber Ah, das ist okay. Ist das dann, auch wenn ich aus dem Marketplace, also bei anderen, ja, Anbietern was bestelle? Ich denke doch, oder? Ah, nee, nee, nee. Wenn nur wenn es von Amazon selber ist, ja. Ja. Was kostet das Prime? Ist das Jahresgebühr oder Monatsgebühr? Ich glaube, ist das nicht eine Jahresgebühr? 20 Euro? War das nicht sowas? Also, ich hab's selber nicht. Aber jetzt stell mal vor, so als Beispiel, Bernie ist jetzt gemütlich unterwegs und holt sich die neuesten CDs oder Schallplatten oder sonst irgendwas, scannt jetzt oder will jetzt gerade diesen Barcode einscannen und stellt fest, dass dann der Einzelhandel die Funkzelle in der Umgebung blockiert und du kannst es nicht machen. Und der Einzelhandel kriegt jetzt oder profitiert quasi jetzt direkt Amazon, indem quasi du keinen Funkempfang mehr dort hast. Also kannst auch nicht mehr telefonieren. Du meinst Missiles, Anti-Missiles, Anti-Anti-Missiles, Anti-Anti-Anti-Missiles? Ja. Aber stellt das nicht dann einen Eingriff in bestehende Telekommunikationsnetze dar und ist nicht gesetzlich verboten? Ich würde sagen, nein, weil du kannst in deinem Shop eigentlich machen, was du willst. Ob du da Empfang hast oder nicht, ist, glaube ich, nicht gesetzlich vorgegeben. Und spätestens, wenn du sagst, wir wollen unsere Kundschaft vor elektromagnetischen Strahlen schützen, wer will das verbieten? Oder du sagst, ich brauche einfach die 4 Meter dicken Betonwände. Ach, da wird niemand 4 Meter dicke Betonwände machen, weil das mehr kostet, als es bringt. Tja. Bisschen Alufolie reicht da auch schon, würde ich sagen. Stimmt, sollte ausreichen. Ich kenne in der Schweiz einige Bistros, wo du abends gemütlich hingehen kannst und stellst fest, da ist kein Funkempfang, nichts, tot. Da kannst du nicht anrufen, nicht SMS schreiben. Wenn du Glück hast, kannst du mal SMS schreiben, aber da ist tote Hose. Muss ich ganz ehrlich sagen, sehr angenehm, oder? Geht da jemand Ja. hin? Das ist immer Ja. proppevoll, ja. Also das ist so ein, was ist das so ein? Du kannst Burritos und solche Sachen kaufen und essen. Also es ist leckere Sache. Die wollen einfach wirklich die Leute, die konzentrieren sich dann auch nur aufs Essen. Also ich finde das eigentlich gar nicht mal so schlecht, wenn man auch hier und da mal eine handyfreie Zone hat. Ich ertappe mich ja selber auch immer mal dabei, dass man alle halbe Stunde oder so mal aufs Handy guckt. Könnte ja was drauf sein, was Wichtiges. Eigentlich, oder man sollte es gleich ganz weglassen, wenn man abends unterwegs ist. Das kommt ja auch immer drauf an, mit wem. Meinst du, wenn deine Gesellschaft zu langweilig ist, hast du wenigstens noch das Handy zum Spielen? Ja, oder wenn deine Gesellschaft weiblich ist, hast du dein Todesurteil schon unterschrieben. Oder? Aber im Prinzip, es nützt dir ja auch gar nichts, oder? Wenn du jetzt dann sagst, das ist so langweilig, dann müsstest du ja dann zwei Sachen gleichzeitig machen. Also du müsstest ja der schlechten Unterhaltung folgen und dann noch ein SMS oder sonst irgendwas eintippen. Also laut wissenschaftlichen Ergebnissen, was Bernie mal mir geschickt hat, kannst du ja wirklich kein Multitasking. Also das Gehirn ist ja Singletasking orientiert. Ja, Moment, es gibt sogenannte Background Tasks. Atmen. Ja. Sehr interessant. Ja. Das geht immer. Okay. Aber das hätte ich jetzt nicht gedacht. Also weil die meisten Leute sagen, ja, Multitasking, iPhone und was es da noch alles gibt und Windows und so. Also eigentlich ist ja dann, der Computer ist ja auch nur Single-Tasking im Prinzip, oder? Also wenn man so, oder ist das neuerdings jetzt auch Multitasking? Nicht, wenn du mehr Kernmaschinen hast. Ja. Dann schon, aber altbedient, also wenn du nur einen Prozessor hast, hast du ja eigentlich nur ein Bank-Switching oder ein Prozessor-Switching gehabt, oder? Richtig, genau. Du hast ein Task-Switching, wo dann wirklich die ganzen Register ausgetauscht werden und dann in Zeitscheiben, sage ich mal, die einzelnen Programme dann ausgeführt werden. Aber das heißt, dass denn der Mensch sich ja nicht weiterentwickelt. Also er hat einfach einen Core und da bleibt's. Wir haben doch Evolution, oder? Sagen wir mal so, meine Frau war auch immer sehr, sehr erstaunt, wenn ich früher vier Sachen gleichzeitig machen konnte. Und das ging auch wirklich. Es müssen nur die richtigen Sachen sein. Zum Beispiel? Und sie sind nicht wirklich gleichzeitig. Dich mit deiner Frau unterhalten, zu frühstücken, CT zu lesen und dabei noch Radio zu hören. Ja, aber vielleicht hast du das auch nur in Zeitscheiben gemacht immer und dann so ein Task-Switch alle Sekunde. Ja, durchaus. Und ich bin mir auch dessen bewusst, dass dies eine sehr, sehr gefährliche Angelegenheit war. Aber es ist doch Selbstschutz, oder? Wenn du CT liest, dann hast du quasi eine Rundumsichtschutz. Also die Frau muss dich nicht anschauen, du musst sie nicht anschauen, damit hast du quasi schon ein Problem weniger. Nächstes Thema. Aber war das denn jetzt eine wissenschaftliche Studie, wo das dann bewiesen worden ist, dass das menschliche Gehirn eben nicht multitaskingfähig ist? Nee, das war ein Artikel von in einem Blog unter dem Titel wie war es nochmal? Thorsten, hast du es gerade vorliegen? Die vier Mythen, oder? Ja, irgendwie die vier falschesten Mythen im Berufsalltag oder so. Und natürlich ist es so, dass wenn du einen anspruchsvollen Task hast, ich sag jetzt mal einer, der 15 Register gleichzeitig benötigt, da zu switchen macht keinen Sinn. Wenn du allerdings auf der einen Seite am Kauen bist, auf der anderen Seite einen CT-Artikel mit dem Kriterium, interessiert er mich oder interessiert er mich nicht, und du gleichzeitig noch aus einem Radioprogramm die Sachen rausfilterst, die dich interessieren, dann geht das schon gleichzeitig. Lediglich deine Frau wird dabei sauer. Das wäre dann die Frage, wie schmeckt dein Kaffee, Martin? Gar nicht. Du hast aufgepasst. Dann sollten wir das Kaffee wechseln. Nee, da ich ja nur Mineral trinke, ist es schwieriger mit dem Kaffee. Nee, deswegen, euer riecht gut. Deswegen schaut auch Bedienung dich immer so komisch an, wenn du dein Wasser bestellst. Dann wärst du ja die Zielgruppe ideal für dieses neue Panasonic Outdoor Tablet, oder? Da würde nichts passieren, also selbst wenn Kaffee drauf verschüttet würde, oder? Gehe so selten nach draußen und behandle meine Tablets sehr lieb, die fliegen nie am Boden. Holz anfassen. Ja, ist ein spannendes Tablet. Einmal etwas ganz anderes, nicht wie die anderen, die immer wie dünner und immer wie leichter werden, sondern robust und Hitze sieht noch spannend aus. Da hat man mal wieder was Richtiges in der Hand, ne? Wie viel wiegt das? 950 Gramm, so circa. Der geht sogar noch, würde ich sagen. War das VTAP nicht auch in dieser Region? 1,1 Kilo irgendwas, ja. Es sollte 950 oder 920 werden und wurde dann irgendwie 1,1 oder irgendwas Kilo. Und was hält das so aus? Also enorme Schläge. Gibt es so ein Video darüber, wo sie drauf rumgehämmert haben oder es in so Baggerraupen, so krausförmig zum Rollen gebracht und das da reingelegt haben, dann ist es rumgespickt. Hitze, alles Mögliche und Spritzwasser und Sand haben sie drauf gerieselt mit Druck und das hat immer noch gut ausgesaut. Jetzt ist nur die ganz, ganz große Frage. Das Problem, was dieses Ding löst, ist eigentlich relativ klar. Jetzt ist bloß die Frage, wird dieses Problem in nächster Zeit häufiger auftreten? Soweit ich mitbekommen habe, Libyen wollen sie sich ja jetzt demnächst zurückziehen. Irak wird auch nicht mehr so viel sein, weil die meisten Tablets und iPhones und so weiter, die wirklich solchen Beanstandungen, würde ich sagen, amerikanischer Kriegseinsatz, da waren die sehr verbreitet. Ja. Und wahrscheinlich zu labil. Passt genau da drauf. Army-Pad. Naja, ich würde das jetzt nicht unbedingt im Armeebereich sehen, aber ich könnte mir durchaus vorstellen, eine Lagerverwaltung drauflaufen zu lassen und dann Lageristen mit den Dingern rumrennen zu lassen. Oder Sie selber sagen ja für Spitäler, Ämter und Pharmaindustrie. Ganz genau, ja. Zum Beispiel Straßenbau, auch vielleicht eine gute Möglichkeit, wenn Vermessungen gemacht werden oder sonst irgendwas in der Richtung, könnte ich mir gut vorstellen. Stimmt, okay. Ja. Oder du fragst mal die freundliche Bedienung, ob sie nicht mal das Papier, so die Tageskarte gegen so ein Tablet tauschen könnte. Da kann sie gleich auch dann Kaffee und Wasser drauf servieren, oder? Ja, stimmt. Zu teuer und zu flüchtig. Aber das wirkt sich, glaube ich, dann auf den Preisen des Kaffees aus und dann müssten wir wahrscheinlich das Kaffee dann wechseln. Du, dann lieber eine App und das Tablet selber mitnehmen. Aber es war im Prinzip ja eine folgerichtige Entwicklung von Panasonic, oder? Die haben doch diese Toughbooks, haben die die haben die doch, glaube ich, auch im Programm, die auch so enorm viel aushalten. Früher waren ja die ThinkPads dafür sehr berühmt-berüchtigt, wo dann die Leute erzählt haben, ja, und dann habe ich dem Scheich meinen Entwurf gezeigt und er hat das ThinkPad im laufenden Betrieb auf den Marmorboden gepfeffert und es läuft immer noch. Nicht schlecht. Jo, aber ich glaube, seitdem das Lenovo ist, weiß nicht. Ich hatte letztens auch eine sehr interessante Diskussion mit einem Kunden, ob China es schaffen wird, Apple was entgegenzusetzen. Und da habe ich auch nur gesagt, das ist ein kulturelles Problem und kein technisches Problem. Und das könnten sie höchstens schaffen, wenn sie eine Firma übernehmen. Ich glaube, das würde ich auch so unterschreiben, ja. Wenn sie sich Know-how von außen dann mit dazu holen. Ja. Und dann ist die Frage, wie lange hält das, bis das dann wieder bei der chinesischen Qualität wieder ankommt. Böse gesagt. Du musst nur sagen, bis die Prioritäten chinesische sind. Das ist die politisch korrekte Aussage. Ja, ich glaube, das passt auch so. So war es auch gemeint letztendlich. Weil die Prioritäten sind ganz andere. Ne? Also was die Chinesen sehr gut können, ist billig produzieren. Genau. Das ist ihre Stärke. Und Innovation ist noch nicht so. Und Lifestyle erst recht nicht. Aber dann hast du, wenn du sagst Produktion, dann ist ja für den Marktsegment, also CDs beispielsweise, ist ja dann wird demnächst große Produktionsstrecken dann ja eingespart. Wenn dann das Gerücht sich bewahrheitet, dass nächstes Jahr dann bald oder überhaupt keine CDs mehr produziert werden, also Musik-CDs oder so, und Apple dann quasi wirklich seine ganze Store-Geschichte dort anbieten kann mit der Musik, dann ist dann die CD wirklich, wirklich vom Markt und dann wird wahrscheinlich dort auch ein Marktsegment nicht mehr produzieren. Ich habe letztens einen Artikel gelesen, da wurde sehr richtig gesagt, dass ein erfolgreiches Medium bisher noch nie von einem Nachfolgemedium vom Markt gedrängt wurde. Ja. Mhm. Also vielleicht um diesem Gerücht da nochmal drauf zurückzukommen. Das Gerücht besagt jetzt nicht, dass die CD komplett eingestampft wird, sondern dass ab 2012 der Hauptverkauf der ganzen Alben und so weiter per Download laufen soll und das, was auf CD rauskommt, letztendlich nur noch so Special Editions sein werden. Mit irgendwelchem Bonusmaterial und so weiter, wahrscheinlich dann auch etwas teurer. Also man wird die Produktion zurückfahren und ich denke mal, auch in die Richtung wird es in Zukunft gehen. Wie bei den Büchern. Genau, ja. Wollen wir ja schon jahrzehntelang. Hoffentlich. Aber das wäre doch passend, dann kannst du dann quasi Paperback-Ausgabe von Büchern kaufen, wo eine Mini-CD dabei ist, wo dann gleich dann ne, das PDF oder das EPUB mitgeliefert wird. Hm, nicht? Na. Doppelt kassieren. Genau. Nee, aber ich bin wirklich auch der Meinung, dass wir sowohl DVD als auch jetzt Blu-ray, es ist letztendlich ein mechanisches Medium und wir haben ja mittlerweile die Möglichkeit, günstig Speicherchips zu produzieren. Ich denke mal, das wird irgendwann Richtung Festspeicher gehen. Ganz einfach, wer will ein CD-Laufwerk haben, wenn er zum Beispiel einfach einen USB-Port an seinem Rechner hat, dann steckt man es ein und dann kann man es benutzen. Die Frage ist nur, was passiert dann letztendlich? Möchte man wirklich auf ein verlustbehaftetes Format gehen, wie zum Beispiel MP3? Oder setzt man ja verlustfreie Formate ein, wie jetzt FLAC oder ALAC? Also der Apple Lossless Audio Codec, der jetzt auch als Open Source veröffentlicht worden ist. Puh, mal abwarten, wo es hingeht, oder? Ich denke mal, das wird spannend, weil was hast du das mal gesagt, Bernie, dass heutzutage ja teilweise Musik bewusst für MP3 produziert wird? Also dort ist dann extra, sind die Höhen höher und die Lautstärken lauter, dass es dann halt auf MP3 noch besser klingt, als wenn du jetzt, sag ich mal, CD oder früher Schallplatte gehabt hättest? Nee, so in dem Sinne nicht. Aber was ich auch immer mache bei meinen Mastern, ich gucke, dass ich nicht ganz oben an der Aussteuerung bin, weil du ansonsten über MP3, hinterher hast du dann ein übersteuertes MP3. Und was natürlich bei MP3 implizit ist, ist Outdoor. Eine CD hörst du eher in einem kontrollierten Bereich und bei MP3 ist es eher so, dass du das auch unterwegs hörst. Und da brauchst du eine höhere Kompression, damit du Nebengeräusche besser ausschließen kannst. Also ist eigentlich das Musikbusiness eher dann so... Also früher war es eher für die besonderen Personen, die sich das auch leisten konnten. Heutzutage ist es ja Massenmarkt und da ist es eine schnelle Ware. Nee, das ist nochmal eine andere Geschichte, würde ich sagen, weil heutzutage ist es ein relativ schneller Markt vom Anbieter her. Es gibt eine ganze Menge Leute, die Musik machen können, sei es jetzt von der Musikerseite oder der Produzentenseite her. Und es gibt die Leute, die vermarkten können. Und wenn du in einem Markt anfängst, hast du keine größere Möglichkeit, die Bedingungen zu diktieren. Das heißt, es werden ganz schnell hintereinander irgendwelche Leute aufgebaut und genauso schnell, wie sie Forderungen stellen könnten, werden sie wieder fallen gelassen. Ja, hast recht, das stimmt, ja. Also die Sache ist natürlich auch irgendwie so ein Problem der Hinsicht, wenn das so ein Massenmarkt ist, was so schnelllebig ist, das färbt ja dann auch auf Kinder und Jugendliche ab. Also wie das eine Video, was Tim da gezeigt hat mit diesen, was ist das, eine Kamera? Und eigentlich war es ein 3,5 Zoll Diskette, war das, glaube ich. Also wo Kinder einfach alte Sachen nicht zuordnen mehr können. Also was ist ein 5,25 Zoll Diskette oder was ist ein Gameboy? Die Welt wird so schnelllebig, dass die Werte einfach komplett außer Rand und Band geraten sind, weil du einfach, also so ein altes Telefon, wo man mit Drehscheibe noch bedienen muss, wer hat sowas heutzutage noch zu Hause? Meine Mutter. Witzigerweise ist das aber der Punkt gewesen, den die Kinder noch erkannt haben, weil du auch bei vielen Symbolen immer noch das alte Telefon drauf hast. Ja. Aber der Rest war eigentlich doch irgendwie so das war eine Schallplatte und wo sie gesagt hat, das ist eine CD-Hülle oder ganz komisch. Ja. Aber ich musste da wirklich dann auch ein bisschen lachen, wenn du dann gesehen hast, wo die Kinder dann eine alte Schallplatte auf den Plattenspieler aufgelegt haben, haben das dann laufen lassen. Dann fing der eine intuitiv an zu scratchen und sagt, hey, cool. Also, ist eigentlich Wahnsinn, dass die Technik dann jetzt auch schon wieder so veraltet ist. Man ist selber mit sowas ausgewachsen und so schnelllebig sind wir mittlerweile geworden. Vielleicht ist es mit der CD in 10 Jahren genauso, dass da Kinder drauf gucken und sagen, hey, guck mal, was hat Papa denn da gehabt? so ein Mist vielleicht. Und ist eigentlich spannend, ne? Die CD an sich vom Konzept her steckt ja immer noch in der Blu-ray drin. Es ist einfach die Kapazität gewachsen. Ja. Das heißt also, wenn ich jetzt sage, boah, ich baue jetzt den Paternoster aus und mache da einen Fahrstuhl rein und dann noch einen anderen Fahrstuhl und dann noch einen viel größeren Fahrstuhl, es ist immer noch ein Fahrstuhl. Man kann es immer noch einordnen. Bei der CD ist es doch genauso, ob das jetzt eine CD, eine DVD oder eine Blu-ray ist, ist doch alle dasselbe. Oder eine Schallplatte. Ist auch rund, hat ein Loch in der Mitte. Ja, das hat ja auch andere Gründe. Das Rad wurde ja auch von vielen Tausenden von Jahren entwickelt und daraus ist dann das Fahrrad oder das Auto und Motorrad entstanden. Also hat sich ja auch nicht großmächtig weiterentwickelt. Es fährt von Punkt A nach B, bloß ist es einfach deutlich schneller geworden, gebe ich dir recht. Ja, aber dann nehme ich deinen Non-Run-Flat-Reifen weg und baue dir da ein Steinrad dran und dann diskutieren wir, ob es sich weiterentwickelt hat oder nicht. Und damit 120. Ja. Eben, also der Weg von A nach B ist immer noch möglich, aber sehr mühselig. Ist klar, ja. Aber was sich ja in der Hinsicht ganz anders weiterentwickelt hat, ist ja so der Fernseher, oder? Also der Fernseher war ja früher ein statisches Medium in Form von, ich hatte mal ein Programm, dann habe ich 2 Programme, dann 5 Programme, dann noch mehr Programme und irgendwann mal kam YouTube und dann war es völlig dynamisch und jeder konnte da mitmachen. Ist YouTube Fernsehen? Für die heutige Jugend? Gerade sagen. Die heutige Jugend sitzt doch mehr vor YouTube als vom Fernseher. Ist die zweitgrößte Suchmaschine YouTube, ja. Dann ist aber Radio auch Fernsehen. Hä? Das nicht. Moment, deine Argumentation ist, Medieninhalte abrufen hat mit dem Medium nichts zu tun. Ich meine, früher haben die Leute Radio gehört. Dann kam Video dazu. Und dann kam im Prinzip übers Internet kam die Komponente dazu, dass du Inhalte abrufst und nicht gesendet kriegst. Könnte man das so als Chronologielinie? Also ich sehe jetzt eher in YouTube darin, dass du Inhalte abrufen kannst, aber selber auch produzieren kannst und anderen Leuten zur Verfügung stellen kannst, was du beim normalen Fernseher nur über freie Kanäle machen konntest, wenn du dort auch in der Sendeanstalt warst. Aber so heutzutage ja, kannst du... Aber es ist ein anderes Medium, genauso wie bei Radio und Fernsehen. Und das eine beinhaltet im Prinzip das andere. Du kannst einen Radiosender im Prinzip auch über Fernsehen gucken, genauso wie du bei YouTube einen Fernsehsender gucken kannst. Im Prinzip. Okay, gebe ich dir recht. Ja, ist zwar dann schon ein bisschen... Es ist eine Weiterentwicklung. Richtig, ja. Aber eben der Vorteil ist von solchen Sachen, eben YouTube, dass du dort Sachen halt den anderen Leuten zur Verfügung stellen kannst und es doch relativ außer Kontrolle geraten kann. Moment, ist dir letztens mal aufgefallen, wenn du irgendein kritisches Thema in YouTube recherchiert hast, was für Vorschläge von YouTube dort auf einmal kommen? Erzähl. Du guckst dir irgendwas Politisches an und der erste Vorschlag tippen. Wenn du dann was anderes anklickst, lustiges Katzenvideo. Irgendwie müssen wir ihn doch davon wegkriegen. Das musst du mal aktiv beobachten. Such dir irgendein sehr kritisches Thema aus und du wirst dich beömmeln, was für Vorschläge dort kommen. Es kommen dann immer auch Treffer zu dem passenden Thema, Aber sie probieren dich davon loszulotsen. Und sie schaffen es dann auch irgendwann. Du meinst, dass YouTube bewusst zensiert? Nein. Sie probieren dich zu beeinflussen, wie alle anderen auch. Okay. Und sagen wir mal so, es kann irgendwie kein Zufall sein. Das wäre zu idiotisch. Ist mir noch nie aufgefallen. Deshalb sagte ich, achte mal drauf. Okay. Wir achten jetzt mal drauf. Habt ihr den Artikel im Übrigen, den ich da das letzte Mal verschickt habe, mal angeguckt? Ja, deswegen bin ich ja gerade da drauf gekommen. Ist doch irgendwo erschreckend, oder? Ja, immerhin gibt Google das ja offen raus, was von Regierungsseite an Beanstandungen da war. Deutschland liegt da ja, glaube ich, auch ganz gut mit drin, mit dem Rennen. Ja, aber das Schöne ist ja, dass diese ganzen Sachen öffentlich zugegeben werden und ist trotzdem nichts passiert. Ja, irgendwie interessiert das keinen. Ja, ich habe gestern wieder mal Fernsehen geguckt. Nein. Doch, es kommt selten genug vor. Aber es gibt im ZDF eine sehr neckische Sendung, Neues aus der Anstalt. Ja, ich habe sie als Podcast abonniert. Ich auch. Ja. Ja, und da war auch einer, der, ich habe leider zu spät reingeschaltet, der saß ganz gemütlich am Klavier und hat dann immer nur gemeint, nee, das interessiert uns nicht. Und sowieso. trifft es ganz gut. Das war aber nicht der Reinhard Grebe, oder? Nee, der hieß irgendwie Hagen oder so und so, wo dann immer gesagt wurde. Hagen Räther? Möglich. So mit Pferdeschwanz hinten. Ja, das passt. No? Und der dann auch meinte, aber du Hagen, der Inder ist da ganz anders. Das, die Kastenkultur gehört da schon zu. Ne? Ja, ja. Und wenn die dann alle arbeitslos werden, ey, die können recht gut massieren. Ne? Ja, ja, super. Also der hat das wirklich sehr, sehr böse dargestellt. Naja, muss ich noch nachholen. Also wie gesagt, ich habe den Podcast abonniert. Man kriegt es ja auch in der ZDF-Mediathek. Ja. Womit wir dann wieder bei YouTube wären. Und da in der Mediathek gibt's die Möglichkeit, den RSS-Feed dann auch zu abonnieren. Okay, ich muss gestehen, dass ich mit diesen RSS-Feeds, ich habe sie mir mal angeguckt, ich weiß, wozu sie gut sind, aber ich lasse mich ungern bombardieren. Ja, das ist auch richtig. Dann bleibt's dann mal liegen und dann hat man auf einmal 10 Folgen da und weiß dann sowieso nicht, was man mitmachen soll. Oder muss dann wieder 9 von den 10 Folgen löschen, weil so viel Zeit hast du dann nicht. Naja. Wie ist denn eigentlich diese Mediathek? Gibt's die, oder diese Anstaltsvideos, gibt's in YouTube auch, oder? Ich vermute mal, dass die nur in der Mediathek zur Verfügung stehen und dass die sich gegen wehren, wenn man das auf YouTube stellt. Also das die sind auch, ja. Aber Flash, oder? Flash-Inhalte. Kannst du aber via App holen. Und okay. Eben über iTunes kannst du es per Podcast abonnieren. Die Mediathek ist aber kein Flash. Also du kannst, ich glaube, die haben sogar in den Einstellungen, kannst du direkt wählen, dass du das per VLC wiedergeben möchtest. Und damit kannst du, glaube ich, jeden beliebigen Player dann mit anschließen. Über den Browser ist es aber, glaube ich, Flash. Nur über eine App, also es gibt verschiedene Apps, da kannst du es dann doch schauen. Du kannst es aber umschalten. Also es gibt definitiv eine andere Version noch ohne Flash. Ja. Okay. Also die hatten dann schon frühzeitig den Trick raus, weil ja, wenn dann demnächst ja kein Flash mehr existiert. Yeah! Entschuldigung. Freude herrscht. Ich habe es ja schon lange gesagt, 2011 ist das Todesjahr von Flash. Nee, Adobe ist da zu gewieft für. Guck mal, in der aktuellen CT ist ein Artikel dazu drin. Sie fahren im Moment zweigleisig und es ist immer noch so, dass du für gewisse Sachen ist Flash eine gute Geschichte. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe den Eindruck, HTML5 ist noch nicht so weit, dass es Flash wirklich ersetzen kann. Weil so Sachen wie File-API oder auf Webcam zugreifen, auf Sound zugreifen. Hardware-Beschleunigung sieht's auch noch nicht ganz so gut bei den Browsern aus und der Standard ist halt noch im Fluss. Ja, der große Vorteil bei Flash ist halt, du hast eine definierte Umgebung. Das kommt dann natürlich noch dazu, klar. Weil ich habe auch eine sehr kurze Zeit lang gezwungenermaßen habe ich ein paar Webseiten auf Flash-Basis gemacht und es war herrlich, dass du einfach sagen konntest, okay, ich habe meine Flash-Seite erstellt und ich brauche die ganzen anderen Browsern brauche ich mir nicht anzugucken, weil das funktioniert. Mhm. Pixelgenau. Wenn es in einem geht, geht es im anderen auch. Mhm. Und wenn du solche Sachen haben musst oder wenn du in-house bist, wo du Security ein bisschen lascher handhaben kannst, dann hat Flash durchaus seine Berechtigung. Also technisch gesehen, denke ich mal, ist Flash eine feine Sache, aber der Player ist halt ein Stück Punkt. Ja. Da sind wir uns durchaus einig, aber was man bei Flash auch noch berücksichtigen muss, ist, dass da ja eine richtige Sprache hinten dran hängt und ein recht schönes Framework, was auch von der Entwicklung her gut zu bedienen ist. Also ich habe eine Kundenseite gemacht, komplett in Flash, weil der wollte dort einen Chart haben und dieses Chart in HTML5 umzusetzen. Das dürfte ziemlich derbe werden. Und dann habe ich gesagt, wenn es eh für das Kernstück der ganzen Seite Flash braucht, dann mache ich den ganzen Rest auch noch in Flash. Fertig. Oder? Mhm. Macht Sinn, ja. Und ist es ja so, Flash bleibt ja momentan noch auf dem Desktop-Markt erhalten. Sie wollen ja nur sich momentan dann von Mobile-Devices zurückziehen. Mhm. Habe ich so gelesen bei Adobe. Ja. Hieß es so, ja. Yep. Ja, macht insofern ja auch Sinn, weil das Kernfeature ist ja, dass der Player auf allen Plattformen gleich funktioniert. Und gerade im Mobilbereich hast du so viele Plattformen, dass du dort ziemlich viel Arbeit reinstecken musst. Wenn sie sich jetzt mal auf den Desktop beschränken, weniger Plattformen haben und darüber eine bessere Qualität bringen können, wird wahrscheinlich auch einiges besser werden. Wobei sie darüber natürlich dann an ihrem eigenen Ast sägen. Weil letztendlich möchtest du ja Mobilgeräte auch unterstützen. Und da ja auch in Zukunft immer mehr Mobilgeräte ja online sein werden, müssen sie ja auf dem Markt normalerweise auch unterwegs sein, ne? Moment, das stimmt nicht. Apple hat ihnen dort Tür und Tor geöffnet, indem es den Webentwicklern beigebracht hat, wenn ihr mit Flash entwickelt, braucht ihr noch eine zweite Version. Weil bei uns läuft das nicht. Ja. Und von daher, warum sollen sie Android unterstützen? Es funktioniert doch. Die Webentwickler machen noch eine zweite Version und das Problem ist gegessen. Wenn jetzt in dem Maß, wo sie anderes abbauen, der Desktop besser wird, dann haben sie durchaus eine Chance. Oder sie gehen in eine ganz andere Richtung und sagen, hey, Flash wird in meinetwegen 5 bis 10 Jahren so in dieser Art und Weise nicht mehr existieren, weil eben HTML5 bis dahin die Reife wahrscheinlich erreicht haben wird und die Browser dann auch entsprechend die Unterstützung bieten. Wir sehen zu, dass wir unsere IDE, die wir als Entwicklungsumgebung dann zur Verfügung stellen, dass die nach wie vor so gut bleibt, dass das Framework nach wie vor da ist, aber dass dann der Export letztendlich nach HTML5 geht und man darüber immer noch komfortabel arbeiten kann. Und das wäre eigentlich doch bereits so. Genau. Weil mit CS5 haben sie diesen Schritt bereits eingeleitet. Deshalb, also ich finde, eigentlich sind sie auf dem richtigen Weg. Mhm. Kann man sagen. Immer noch ein heißes Eisen im Feuer, wenn die Zeitbombe Videoformat hochgeht. Ja, auf jeden Fall, ja. No? Weil was sich da tut, ist noch recht ungewiss. Das ist eigentlich eine sehr spannende Geschichte, wenn ich da muss ich jetzt wahrscheinlich 4 Jahre in etwa, glaube ich, sind's zurück, wo ich mal einen Vortrag von Hakon Wiom-Lee, dem CTO von Opera Software, gesehen habe. Mhm. Und der hat da eine Preview-Version von Opera 10, war es, glaube ich, damals, gezeigt. Der hat auch die ganze Präsentation gleich auch in Opera gemacht. Das hat er uns dann natürlich auch erst mitten in der Präsentation verraten. Also war wirklich spannend, was die da vorgestellt haben. Und der hat sich genau zu diesem Thema mit dem Videotag dann auch ausgelassen. Was für möglich oder was sie gerne als Möglichkeit gehabt haben. Und da sah es dann so aus, dass sie halt gerne den Octeora damals drin gehabt hätten, weil das ja so eine von der Abdeckung her ist, es bietet nicht die beste Kompression. Allerdings ältere Computer könnte man damit ganz gut noch unterstützen. Wie, oder auch hier dieses One Laptop per Child, was damals ja auch in den Medien war. Mhm. Die haben halt sich klar zusammen mit anderen Browserherstellern für offene Standards eingesetzt. Und die Blockade kam zum damaligen Zeitpunkt, so wurde es von ihm halt gesagt, von Apple, die ja auch in dem Patentpool von MPEG-4 mit drin sitzen, und Nokia. Nokia wollte das wohl auch nicht. Und die beiden Firmen haben dann in dem Konsortium das Ganze blockiert und haben da keine Zustimmung gegeben, und deshalb haben wir bis heute keinen Videostandard. Jetzt kam ja dann irgendwann, haben sich ja die Browserhersteller, selbst Microsoft hat ja sogar mitgemacht hier bei diesem WebM, mhm, wo sie sich auf den von Google gekauften VP9-Codec, war es, glaube ich, geeinigt haben. Ja, mal abwarten. Also standardisiert ist das Videotech natürlich bis heute noch nicht. Also es ist kein Codec festgelegt, und das ist eigentlich traurig. Mhm. Ja, das war doch früher auch so. Da gab es noch diese Grabenkriege zwischen QuickTime und Windows-Format, und die wird es wahrscheinlich immer geben, sobald oder solange diese zwei großen Firmen existieren, weil da, das sind ja Milliardenumsätze, die dahinter stecken. Ja, aber die Frage wäre jetzt gewesen, dass B3C-Konsortium gesagt hätte, hey, passt auf, unser Webstandard sieht den und den Codec vor. Dann ist gut. Dann wäre das standardisiert worden, dann hätte man das so zu machen. Und dass natürlich Mozilla mit ihrem Firefox sagen, hey, wir haben so und so viele Millionen oder Downloads, wenn wir dafür Patentgebühren bezahlen würden, wie soll man das machen? Als freie Software. Die Frage ist natürlich, die werden doch auch gesponsert. Also die, denke ich mal, sind doch auch abhängig von anderen Firmen. Und ich denke mal, ich möchte nicht wissen, wie viel Firmen mit A oder M oder so da ihre Finger drin haben und versuchen, da ihre Standards durchdrücken zu können. Nee, die Frage ist, wer ist im Webkonsortium drin? Genau. Aber da sind ja letztendlich alle drin. Ja. Aber ich meine, die spannende Geschichte ist, ich entwickle ein Format, warte, bis sich's verbreitet hat, so dass also das wie bei GIF irgendwie GIF, das genau. Format ist, und dann komme ich von hinten um die Ecke und da hat ja jeder Angst vor. Ja. No? Und diese Angst hemmt halt die Verbreitung. Es ist eigentlich ziemlich traurig, dass genau an dieser Stelle auch mal wieder das Patentsystem. Letztendlich sollte er eigentlich zum Schutz des Urhebers verwendet werden. Ja, und genau das Gegenteil ist an dieser Stelle auch wieder der Fall. Schau E-Books an. Nein. Und so. Nee, stimmt nicht. Der Urheber wird in diesem Falle geschützt. Bloß die diversen Urheber kloppen sich mit einem, der sagt, ich habe es zwar erfunden, aber ich will nichts dafür. Ja. Da kannst du jetzt natürlich wiederum argumentieren, richtig durchsetzen wird sich das erst, wenn entweder einer einen vernünftigen Ansatz fährt, wie er damit Geld verdient, aber der Ansatz eigentlich dahinter ist, wir wollen da Millionen scheffeln. Und ja, davor haben die Leute Angst. Mhm. No? Mhm. Also der Urheber ist schon geschützt. Ja, und deshalb war ja auch die Idee von Google, wir kaufen diesen, ich weiß nicht mehr, wie die Firma hieß, wir kaufen diesen VP-Codec ein, geben den als Open Source frei und sagen, hey, das Ding ist frei. Ich glaube, LGPL oder GPL hat es zum Schluss bekommen. Mhm. Und das soll jetzt in Zukunft verwendet werden. Jetzt ist da natürlich dann auch schon wieder so, dass auch gerade im Bereich der Codex sehr viele Patente bestehen. Und da könnte es durchaus sein, dass da auf einmal ein U-Boot-Patent auftaucht aus der tiefen See und dann Kuckuck. Aber hier sind wir. Ja. Ja, aber jetzt ist natürlich wieder die Frage, wie argumentiert man hier? Weil Microsoft wurde ja sehr dafür angegriffen, dass sie ihren Internet Explorer for free angeboten haben. Ja. Und den im Prinzip durch ihre Marktmacht umsonst verteilt haben, bis sie dort einen gewissen Anteil hatten. Ja gut, aber dann müsstest du Apple ja auch angreifen, weil die bieten ja auch ihren Safari for free an. Ja, aber sehen wir da nicht ein Pattern, dass irgendeiner probiert, sich im Prinzip durch marktunübliche Manipulationen einen großen Anteil zu sichern und der Markt ist im Prinzip danach verbrannt? Kannst du heute noch einen Browser verkaufen? Nein. Eben, also weil du sagst übrigens diese marktunüblichen Situationen, also da wir übrigens, wir wurden letztes Mal abgehört bei unserem gemütlichen Kaffee und da hat doch jemand tatsächlich auch einen Artikel geschrieben, das war glaube ich der CEO von Google oder so oder der Ex-CEO von Google, der hat nämlich geschrieben, dass Siri ein direkter Frontalangriff auf Google ist. Und da geht man ja auch mit marktunüblichen Situationen an die Sache ran. Man verteilt quasi gemütlich iOS 5 mit Siri und dieser iAd und dadurch wird quasi dein Google obsolet, weil du kannst quasi im Web suchen, ohne dass du Google-Anzeigen bekommst und somit ist Google platt. Und das hat selbst eben der Herr Schmidt geschrieben, dass er da ein großes, sehr großes Problem sieht. Ah ja, Schmidt, guter alter deutscher Name. Also, es haben auch, glaube ich, andere Technik-Blogs darüber geschrieben, dass das war zwei Wochen danach, oder? Martin, oder haben die das darüber berichtet? Es ging vor allem gestern und heute recht durch die Medien. Oder vorgestern, besser gesagt, seit Beginn der Woche so irgendwas, ja. Ja, also die haben quasi zwei Wochen lang gebraucht, diesen Mitschnitt zu hören und dann haben die sich gedacht, jetzt müssen wir mal darüber berichten. Wo gibt's denn den übrigens zu hören? Ich würde schon lange mal gerne wissen, wie ich so klinge. Im Übrigen. Müsste man das googeln. Bye.